Lektion 7. 7a. 7a. Давайте примем участие в хлопотах, связанных с переездом. Herr Wiegland, schön, dass Sie da sind. Ich habe Zettel und Kuli dabei, damit ich mir Notizen machen kann. Gut, ich habe mir das so gedacht. Die Aktenschränke aus meinem Büro kommen hier links an die Wand. Stellen Sie den Kopierer am besten neben das Regal. Der Kopierer, von dem Sie sprachen, kommt er auf einen Extratisch? Nein, stellen Sie ihn einfach auf den Boden. Wie Sie wünschen. Herr Wiegland, messen Sie doch mal bitte die Wand in dem größeren der zwei vorderen Räume aus. Gut. Soll ich Ihnen dabei helfen? Ja, das wäre nett. 6 Meter. So, ich glaube, das war's. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nein, es ist alles soweit klar. Vielen Dank. Wiedersehen. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Господин Викланд, хорошо, что вы здесь. Herr Wiegland, schön, dass Sie da sind. Я принес ручку и бумагу, чтобы делать заметки. Ich habe Zettel und Kuli dabei, damit ich mir Notizen machen kann. Хорошо. Gut. Вот что я думаю. Ich habe mir das so gedacht. Шкафы для документов из моего кабинета поставим к стене слева. Die Aktenschränke aus meinem Büro kommen hier links an die Wand. Ксерокс лучше всего поставьте рядом со стеллажом. Stellen Sie den Kopierer am besten neben das Regal. Ксерокс, о котором вы говорите, займет отдельный стол? Der Kopierer, von dem Sie sprachen, kommt er auf einen Extratisch? Нет, просто поставьте его на пол. Nein, stellen Sie ihn einfach auf den Boden. Как вам угодно. Wie Sie wünschen. Господин Викланд, пожалуйста, измерьте стену в большей из двух передних комнат. Herr Wiegland, messen Sie doch mal bitte die Wand in dem größeren der zwei vorderen Räume aus. Хорошо. Gut. Вам помочь? Soll ich Ihnen dabei helfen? Да, было бы очень мило с вашей стороны. Ja, das wäre nett. 6 метров. 6 Meter. Ну, думаю, это все. So, ich glaube, das war's. У вас есть вопросы? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Нет, пока все ясно. Nein, es ist alles soweit klar. Большое спасибо. Vielen Dank. До свидания. Wiedersehen.